brauchst du dort Zuten? Zu Schaden kam mein Schmied, die Lehrer sein Knaben lehrt. Mit der Kunst nun ist's beim Alten aus, als Koch dient er dem Kind. Brennt es das Eisen zu Brei, aus Eiern braut der Alte. Der Künstler lernt jetzt kochen, der Schmied schmeckt ihm nicht mehr. Seine Schwerter alle hab ich zerschmissen, was er kocht, ich wusste es ihm nicht. Bringt er's nicht bei, als Stimme besteht er.